Wir grüßen den Führer mit unserem alten Kampfruf. Adolf Hitler, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Mein Führer, als die britische und französische Plutokratie vor einem Jahr dem Reich den Krieg erklärten, wandte sich der damalige englische Ministerpräsident Chamberlain in einer Ansprache an das deutsche Volk und sagte, er hoffe noch den Tag zu erleben, an dem Sie, mein Führer, und Ihr Reich vernichtet seien. Nun ist seit diesem 3. September sehr vieles vernichtet worden. Aber nichts ist weniger vernichtet worden als Ihr Reich. Wenn die englische Propaganda sich zum Ziel gesetzt hatte, das deutsche Volk von Ihnen, mein Führer, zu trennen, so hat das deutsche Volk auf diesen Versuch eine Antwort gegeben, die gänzlich unmissverständlich ist. Und zwar wurde diese Antwort gegeben von der Front und von der Heimat. Die Front hat diese Antwort in das Buch unserer Geschichte eingetragen. Und die Heimat hat nicht versäumt, sich der Front würdig zu erweisen. Ich habe eben dem deutschen Volke Kenntnis gegeben von den Leistungen der Heimat auf sozialem Gebiet. Leistungen, die in einem Kriegsjahr über 1 Milliarde Reichsmark betragen. Das Doppelte, was das deutsche Volk in 4 Kriegsjahren des Weltkrieges geopfert hat. Sie mögen daraus ersehen, mein Führer, wie die Heimat hinter Ihnen und Ihrem Werke steht. Und wenn Sie heute wiederum zu uns, Berlinern, gekommen sind, um von dieser Stelle aus über den Rundfunk zum ganzen deutschen Volk zu sprechen, so erfüllen Sie damit unser Herzen mit tiefer Dankbarkeit und mit Freude. Mein Führer, können davon überzeugt sein, dass Ihr Ruf an die Nation heute einen noch stärkeren Widerhall finden wird als in den vergangenen Jahren. Und nun bitte ich Sie, mein Führer, zum deutschen Volke zu sprechen. In diesen Tagen endete das 1. Kriegsjahr. Das 2. begann und mit ihm das neue Kriegswinterhilfswerk. Die Erfolge dieses 1. Jahres, meine Volksgenossen, sind einmalige. Sie sind so einmalig, dass sie nicht nur die Gegner diesen Ablauf der Geschichte nicht vorgestellt hatten, sondern auch viele im deutschen Volk konnten kaum die Großartigkeit der Vorgänge und die Schnelligkeit der Ereignisse begreifen. Wir können zum Vergleich das 1. Kriegsjahr des Weltkriegs gar nicht heranziehen. Denn in diesem 1. Kriegsjahr sind dort überall trotz großer Tapferkeit, trotz unerhört größerer Opfer, nur Teilergebnisse erzielt worden. Nicht eine endgültig vollzogene Lösung. Wir brauchen dieses Mal nur das gewaltige Dreieck anzusehen, das heute von der deutschen Wehrmacht beschützt wird. Im Osten der Bug, im Norden das Nordkap, Kirkenes und Narvik und im Süden die Grenze Spaniens. Eine Anzahl von Widersachern sind beseitigt. Nur eine glückliche geografische Situation mit einer außerordentlichen Schnelligkeit im Ausrücken hat es England zu verdanken, dass ihm das gleiche Schicksal noch nicht zuteil wurde. Gerade angesichts dieses Kampfes aber ist es erst recht notwendig zu begreifen, wie wichtig die Ausgestaltung und Formung unserer deutschen Volksgemeinschaft ist. Wir hätten das alles nicht leisten können, wenn da vorne verloren auf sich selbst allein gestellt ein deutscher Soldat stünde, ohne Verbindung zu ihm gleich bestimmten Seelen der Heimat. Was den deutschen Soldaten vorne stark macht, ist das Bewusstsein und das Wissen, dass hinter ihm die Wand in eiserner Geschlossenheit, aber fanatischem Willen ein ganzes Volk steht. Und zwar ein Volk, erfüllt von einer hohen Zielsetzung. Und diese Zielsetzung geht weit darüber hinaus, etwa nur diesen Krieg zu gewinnen. Nein, wir wollen einen neuen Staat aufbauen. Deshalb werden wir auch heute von den anderen so gehasst. Wir haben es oft ausgesprochen. Sie sagten, ja, diese sozialen Experimente sind sehr gefährlich. Wenn das um sich greift, und wenn das auch unsere Arbeiter sehen, das ist sehr bedenklich. Das kostet Milliarden und bringt nichts ein. Es richtet das weder um in einen Gewinn der Wirtschaft und keine Dividende. Was soll das also? Wir haben an solchen Entwicklungen kein Interesse. Wir begrüßen alles, was dem materiellen Fortschritt der Menschheit dient, soweit dieser materielle Fortschritt sich wieder wirtschaftlich in Gewinn verwandelt. Aber soziale Experimente, das, was die da alles machen, das kann doch nur dazu führen, dass die Begehrlichkeit der Massen geweckt wird und endlich dazu führen, dass wir von unserem Postament herunter müssen. Das können die von uns nicht erwarten. Man sah in uns das böseste Beispiel. Jede Einrichtung, die wir machten, sie wurde nicht etwa von den anderen übernommen. Nein, sondern sie wurde abgelehnt, deshalb, weil wir sie durchführten. Sie sahen darin schon wieder eine Konzession auf dem Weg einer sozialen Gesetzgebung und damit einer sozialen Entwicklung, die in diesen Staaten verhasst ist. Es sind eben Plutokratien, in denen ein ganz kleiner Klüngel von Kapitalisten diese Massen beherrscht und natürlich in engster Verbindung mit dem internationalen Juden und mit den Freimaurern. Wir kennen ja diese Freunde und unsere alte, liebe Koalition. Das System Deutschland, das sie auch personell sich zum Teil dort hinüber gerettet hat. Sie hassen uns wegen dieser unserer sozialen Einstellung. Und alles, was wir aus ihr heraus planen und durchführen, erscheint ihnen gefährlich. Und sie sind der Überzeugung, dass man diese Entwicklung beseitigen muss. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Entwicklung die Welt, die Zukunft gehört. Ich bin der Überzeugung, dass Staaten, die sich diese Entwicklung nicht anschließen, früher oder später zerbrechen. Wir sehen sehr viele Staaten in dieser Welt mit ungelösten sozialen Fragen. Die werden, wenn sie keine Lösung der Vernunft finden, früher oder später zu einer Lösung des Wahnsinns gelangen. Was hat der Nationalsozialismus das deutsche Volk verhindert? Und Sie kennen nun unsere Zielsetzung und Sie wissen, dass wir beharrlich und konsequent dieses Ziel verfechten und auch erreichen werden. Deshalb dieser Hass dieser ganzen internationalen Plutokraten, der Hass dieser ganzen jüdischen Zeitungen, der ganzen Geldbörsen und Sympathien all der in anderen Ländern, die ebenso oder ähnlich denken. Für diese Plutokratie. Weil wir aber das wissen, dass dieser Kampf zum letzten Endes ein Kampf um die ganze soziale Grundlage unseres Volkes, um die Substanz unseres Lebens ist. Und gegen diese Substanz gerichtet ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als gerade im Kampf für dieses Ideal uns selbst immer mehr für dieses Ideal zu bekennen. Und hier ist auch das Winterhilfswerk, dieses großartige soziale Hilfseinrichtung, die es überhaupt auf der Erde gibt. Hier ist auch das Winterhilfswerk eine mächtige Demonstration dieses Geistes. Es wird mir jeder zutrauen, dass wir das auch anders hätten lösen können. Wir hätten auf dem Steuerweg das ohne weiteres hereinbringen können. Es wäre nicht notwendig gewesen, diese riesige Organisation aufzubauen. Wir hätten das alles durch Beamte machen können. Aber selbst wenn finanziell das Ergebnis genauso groß gewesen wäre, ja meinetwegen größer, ideell, wäre dieses Ergebnis nicht annähernd an das herangekommen, das wir so besitzen. Denn es ist so, die freiwillige Organisation der deutschen Volksgemeinschaft in ihrer praktischen Auswirkung. Eine Erziehung des einen, der gibt, aber auch eine Erziehung des anderen, der nun selber freiwillig diese Arbeit leistet. Denn es sind hier zwei, die ein Opfer bringen. Der eine, der das Opfer gibt und der andere, der dieses Opfer nun verwaltet, ehrenamtlich verwaltet. Dieses kleine Mädchen, das hier auf der Straße geht und einsammelt, unterstützt von all den anderen Berufen, die im Turnus die Arbeit vollbringen, bis hinauf zu den Repräsentanten des Staates, der Wirtschaft, der Kunst und so weiter. Es ist eine praktische Erziehung zur Volksgemeinschaft hin. Und das ist das Entscheidende, meine Volksgenossen. Denn wir alle sind irgendwie belastet mit den Überlieferungen und so weiter der Vergangenheit, der Herkunft, des Standes, des Berufes und so weiter. Entweder wir schlagen Millionen Menschen tot, die unersetzlich sind in ihrer sonstigen nationalen Tätigkeit, in ihrer wirtschaftlichen Arbeit, weil sie noch nicht reif sind für eine solche Gemeinschaft oder wir erziehen sie zu dieser Gemeinschaft. Das sind zwei grundlegende Gedanken. Der Nationalsozialismus hat von vornherein die Auffassung vertreten, dass jede Einstellung nur das Produkt der Erziehung, der Gewöhnung, der Vererbung ist. Also genauso wieder umerzogen werden kann. Denn das Kind, das heute in unserem Volke groß wird, wird nicht primär geboren mit irgendwelchen Vorurteilen standesmäßiger oder klassenmäßiger Herkunft. Die werden ihm erst anerzogen. Grundsätzlich schreit dieser Wurm zuvor genauso wie jeder andere. Es ist gar kein Unterschied unter ihnen. Erst im Laufe des Lebens werden ihnen diese Unterschiede durch ihre Umgebung künstlich aufobstruiert. Und das zu beseitigen, ist unsere Aufgabe. Wenn wir nicht verzweifeln wollen. Wenn wir nicht verzweifeln wollen am Aufbau einer wirklich organischen und tragfähigen menschlichen Gesellschaft. Die Aufgabe haben wir übernommen. Und beginnen diese Aufgabe nun auf allen Gebieten durchzuführen. Beim kleinen Kind bereits beginnen. So wie der Wurm so weit denken wird, dass man ihn die Differenzen des menschlichen Lebens anerziehen kann, beginnen wir mit der Anerziehung des Gemeinsamen und lassen dann nicht mehr locker. Und wenn auch der eine oder der andere erklärt, die Ergebnisse Ja, mein lieber Freund, wir haben ja auch erst seit wenigen Jahren angefangen. Erst in unserer Partei als Gemeinschaft und dann seit jetzt bald 8 Jahren im deutschen Volk. Eine kurze Frist, wenn du bedenkst, dass Jahrhunderte umgekehrt vorher wirkten. Aber im Ergebnis doch schon jetzt ungeheuerlich. Dafür sprechen doch diese gewaltigen Demonstrationen unserer Gemeinschaft. Das wäre doch alles noch vor 20 Jahren unmöglich gewesen. Vor 30 Jahren undenkbar. Und vor 40 Jahren hätte man es gar nicht gewollt. Das ist heute bereits eine reale Wirklichkeit. Und wir tun das auf allen unseren Gebieten. Wir erziehen die Menschen zu einer einheitlichen Lebensauffassung, zu einer einheitlichen, gleichmäßigen Pflichtauffassung. Und wir sind der Überzeugung, dass nach einem gewissen Zeitalter diese Erziehung die Menschen die Produkte dieser Erziehung sein werden. Das heißt, sie werden genauso dann die neuen Gedanken repräsentieren, wie sie heute noch teilweise die alten verkörpern. Das ist ein mühevoller Weg des Abschleifens und des Erziehens. Aber wir sehen es ja auch im Winterhilfswerk. Es macht Fortschritte. Als das erste Winterhilfswerk kam, liefen noch sehr viele in Deutschland herum, die so wie na Ludwig Schmidt so. Ein Mann mit einer Büste, also rechts um oder links um, oder irgend sogar eine dumme Bemerkung. Dass das so war und dass sich das gebessert hat, kann man ja daran erwähnen, dass die Spenden immer größer wurden. Die Beharrlichkeit hat hier zum Ziel geführt. Allmählich hat sich der dickfälligste Repräsentant alter Ordnung eingesehen. Erstens einmal nützt es sowieso nicht. Die kommen immer wieder. Und wenn die eine weg ist, kommt die nächste. Also es ist zweitens schon besser, die Länderassistenz und drittens, na eigentlich, im Grunde genommen, es wird doch wirklich etwas geleistet. Was geschieht damit? Was haben wir damit in Deutschland für Wunden geheilt? Wo haben wir überall geholfen? Wie konnten wir den Menschen im Einzelnen unter die Arme greifen? Welche gigantische soziale Einrichtung sie geschaffen haben? Glauben Sie, viele Menschen sind einfach zurück aus Trägheit, aus Gedankenträgheit gegen eine solche Neuerung. Wenn Sie aber erst einmal sehen, was daraus wird, dann sagen Sie, naja Gott, da kann man natürlich auch etwas geben. Ich habe mir das so gar nicht recht gedacht. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass das so etwas Gewaltiges wird und endlich, dass das die Folgen hat. Es sind natürlich doch wirklich großartige Taten, Werke, die hier vollbracht werden. Und ehe sich der Mensch überlegt, ist er selbst als starrköpfigster Repräsentant früherer Auffassung bereits auf dem Weg zum neuen Deutschland hin. Und umgekehrt, wenn Sie früher einem gesagt hätten, vor 30 Jahren, Herr, hier haben Sie eine Büchse, jetzt stellen Sie sich an eine Straßenecke und dort bitten Sie jetzt, dass Ihnen jemand etwas gibt für Ihre Volksgenossen. Da hätte ich ja gesagt, was? Ich gebe selber etwas hinein, aber das können Sie von mir nicht verlangen. Ich bin der Herr sowieso oder ich bin das und jenes. Das kann ich nicht tun, das fällt Ihnen überhaupt ein. Und außerdem, wie werde ich angeredet? Weiß ich, ob mir nicht einer vielleicht so etwas Dummes ins Gesicht sagt? Ja, der ist nicht gescheiter als der, der dieses Dumme sagt. Man muss die Menschen gegenseitig erziehen. Es ist sehr gut, wenn Sie sehen, wie blöde manche Menschen noch reden. Das ist doch eine wunderbare Erziehung. Aber gerade dieses Werk hat jetzt in so wenigen Jahren schon gezeigt, wie bildungsfähig ein Volkskörper ist. Und wie sehr die Menschen am Ende doch gepackt werden von einer großen Idee, aber auch einer großen Arbeit, einer großen Leistung. Und wir packen sie ja von allen Seiten. Überall wird diese Erziehung durchgeführt. Weißt du, wie oft man doch auch früher das Wort aussprach, das napoleonische Wort, dass jeder Soldat den Marschallstab, den Minister, trage. Es war aber das wirklich nicht wörtlich zu nehmen, denn es war normal für einen Soldaten einst ja gar nicht denkbar, diesen Weg zu beschreiten. das alles hat sich geändert, bis nach oben hinauf. Wenn einst der höchste Orden nur sagen einem Offizier gegeben werden konnte, dann kann ihn heute ein tapferer Unteroffizier oder Mann genauso tragen. Es ist eine Welt von Vorurteilen eingerichtet worden. Eine Welt von Vorurteilen. Und glauben Sie mir, es wird im Laufe der Jahrzehnte immer schöner werden, in diesem Staate zu leben. Immer größer werden die Aufgaben. Und an ihnen werden wir unser Volk immer mehr zueinander erziehen, in eine immer engere und innigere Gemeinschaft verwandeln. Und wenn dann noch ein paar, also keinen umsetzen wollen, dann werden wir ihnen einmal ein Ehrenbegräbnis geben. Das sind die letzten Repräsentanten eines vergangenen Zeitalters und insofern auch vielleicht noch interessant. Aber die Welt, die Zukunft, gehört den jungen Völkern, die diese Fragen lösen. Und wir haben diese Lösungen angenommen und lösen sie auf. Und das Winterhilfswerk... ist hier eine gewaltige Gemeinschaftskundgebung der Heimat. Angesichts der gewaltigsten Kundgebungen der Gemeinschaft unserer Front. Denn so wie dort ein Riesenkörper wohl organisiert seine Pflicht erfüllt, so steht zu Hause diese Heimat und ist zu gleichen Leistungen bereit und gewillt, zu jedem Opfer, das dieser Kampf um Sein oder Nichtsein unserer Zukunft uns auferlegt. Wenn ich daher nun noch einmal all denen danke, die im ersten Kriegswinterhilfswerk gegeben und sonst als Helfer mit tätig waren, dann bitte ich Sie zugleich alle, erfüllen Sie nun im zweiten Kriegswinterhilfswerk erneut Ihre Aufgabe. Die einen als freiwillige Helfer und die anderen als freiwillige Geber. Sorgen wir dafür, dass auch das erneut der Welt gegenüber sogar eine Demonstration wird. Unsere unlösbaren Gemeinschaft sind, und dass sie endlich erkennen mögen, dass die Spekulation auf den Generalrevolution eine Idiotie ist, und dass anstelle dieses Generals ein anderer General steht, der General der gemeinsamen Pflichterfüllung, der uns alle bewegt. Es ist der Geist unserer Volksgemeinschaft, der uns alles ertragen lässt und der unser Volk stark sein lässt für alle Auseinandersetzungen und Entscheidungen der Zukunft. Auch damit hilft jeder Einzelne dann, den Willen unserer Feinde zu brechen, indem er ihm solche Illusionen raubt, seinen Teil beiträgt an der Ausweitung der Erkenntnisse und der Einsicht in und über unser Volk. Je mehr die andere Welt sieht, dass hier dieses große Volk eine einzige Gemeinschaft ist, umso mehr wir die einsehen, die aussichtslos ihr Beginnen ist. Menschen, die voneinander getrennt jede ihres Weges singen, die können sie brechen. 85 Millionen aber, die einen Willen haben, einen Entschluss und zu einer Tat bereit sind, bricht keine Welt. Wir schließen die Kundgebung und die Bekenntnis zum Führer. Adolf Hitler, Sieg, Heil! Sieg!